Heim sprach zuversichtlich von der Loslösung sämtlicher anderer bedeutenden Staaten von Preußen und über die Bildung einer neuen Konföderation mit Einschluss Deutsch-Österreichs unter einem Protektorat der Entente, hauptsächlich in wirtschaftlicher Beziehung. Er betonte, dass ein derartiger katholischer und konservativer Block eine wirksamere Barriere gegen den Bolschewismus bilden würde, als ein verpreußtes Deutschland je vermöchte. Mir sind die Erklärungen Dr. Heims darüber bekannt, aber auch die des damaligen Reichskanzlers Scheidemann. Er habe erst jetzt aus der Presse ersehen, was für Pläne Dr. Heim damals verfolgt habe. Jedenfalls hat bei mir, der ich mich mit der Frage ernstlich beschäftigt hatte, die Erklärung das Gefühl gestärkt, dass die von Dr. Heim in Wiesbaden vertretenen Ansichten für Deutschland verderblich seien. Sie bewegen sich vollständig in der Richtung seines Aufsatzes, die separatistische Bewegung, die nach den Wünschen Roms Deutschland auflösen sollte, ist jetzt erst völlig klar enthüllt. Die wiedergegebenen Briefe zeigen einige handelnde Personen, lange nicht alle. Dr. Heim wendet sich besonders gegen den Ausdruck katholisch-konservativer Block, der nur für einen Eventualfall habe vorsorgen sollen. Um diesen Eventualfall ging meines Erachtens die ganze Zusammenkunft, und dieser Eventualfall liegt heute noch in seiner Zielrichtung vor. Aus dem Jahre 1920 liegt mir nun ein sehr eingehender Schriftwechsel zwischen Herrn Geheimrat Dr. Heim und Herrn Graf von Bothmer vor, dessen Beziehungen zu französischen Kreisen ja hinreichend bekannt sein dürften. Das Bild verschiebt sich hier etwas. Das föderalistische Deutschland tritt in den Vordergrund. Ich möchte hier ausführlicher werden, um zu zeigen, welche Gedankengänge vorlagen, um meine Sorgen verständlich zu machen. Am 25. März 1920, nach dem Unternehmen Kaps, das bekanntlich Bayern die Regierung Kahr brachte, schreibt Graf von Bothmer an Geheimrat Heim: In Köln war man nahe daran, eine eigene Staatsregierung zu bilden, sich dabei auf englische Hoffnungen verlassend. Dadurch, dass sich die Gruppe der Rheinischen Volksvereinigung geschlossen gegen eine solche voreilige Staatsbildung Stellung nehmen lassen konnte und dadurch, dass der engere Anschluss der föderalistischen Organisationen des Rheinlandes an Bayern einen Schritt vorwärts gekommen ist, besteht die Möglichkeit, dass eine kluge Staatsführung von Bayern aus auf die politische Gestaltung der Dinge in West- und Süddeutschland den für uns nützlichen und notwendigen Einfluss ausüben kann. Dabei habe ich die Beobachtung gemacht, dass Sie, verehrter Herr Geheimrat, überall der Mann des Vertrauens und der Erwartung sind. Über gewisse Unterredungen, die ich führe, will ich Ihnen nur mündlich Mitteilung machen. Wieder einmal habe ich genauen Einblick in die Tätigkeit Dr. Dortens genommen. Das ist der rheinische Separatistenführer. Und wiederum bin ich fortgegangen mit der Überzeugung, dass es der klugen und überlegenen Arbeit dieses Mannes zu danken ist, wenn der Rhein ein deutscher Strom bleibt. Es ist der unauffälligen und intensiven Arbeit Dr. Dortens geglückt, die großrheinische Bewegung in ihre Bestandteile aufzulösen. Heute haben wir das Bestreben, das ganze hessische Gebiet einschließlich Marburg und Gießen mit der Rheinischen Republik zu vereinigen und diese somit rechtsrheinisch zu verankern und außerdem mit einem starken Prozentsatz evangelischer Bevölkerung zu durchsetzen, sodass diesem Staate nicht das Odium, Werkzeug kirchlicher Machtpolitik zu sein, angehängt werden kann. Um diesen Dingen bestimmte Form zu geben, habe ich mich noch einige Tage in Darmstadt aufgehalten, um dort eingehend mit Brentano und dem eigentlichen Träger der hessischen Staatspolitik, dem Prinzen Leopold von Isenburg, zu beraten. Brentano ist ein schlauer Personalienwahrer und Parteipraktiker, aber durchaus subaltern als politischer Intellekt. Wir müssen aber seinen Eitelkeiten und Ambitionen Rechnung tragen, dann wird er manches Nützliche leisten. Dann schreibt Graf Bothmer in einem Briefe vom 21. April 1920: Nun darf ich wohl noch ein Wort über die Verbindung Professor Försters sagen. Ich glaube, dass wir auch hier vollständig einig gehen. Professor Förster wird uns eine wichtige Figur, weniger in der aktiven diplomatischen Arbeit, als zu dem Zwecke, einerseits das Misstrauen der Franzosen gegenüber uns in Bezug auf den Revanche-Gedanken zu beseitigen und andererseits, um dafür zu sorgen, dass er seine guten Beziehungen zu den sozialdemokratischen Gruppen ausnützt, um diese von dem unitarischen Lager in das föderalistische hinüberzuziehen. Wenn es uns gelingt, Förster gerade bei den Sozialdemokraten des Rheinlandes und der süddeutschen Staaten einzusetzen, dann wird er hier sehr viel Nützliches schaffen können. In seinem Brief vom 4. Mai 1920 zählt Graf von Bodmer verschiedene Einzelheiten auf, die er unternommen hat, um den Wirkungskreis der bayerischen Politik im Rheinland zu erweitern. Was würde Bayern sagen, wenn Preußen zum Beispiel in Franken ähnlich handeln würde? Ich habe diese Handlungen als einen Treubruch an ungeschriebenen Gesetzen angesehen, um Deutschland ins Unglück zu stürzen. Und nun noch zum Schluss folgende Stelle. Als weitere Beilage gebe ich Ihnen einen Brief des Prinzen Isenburg in Darmstadt und die Abschrift eines Memorandums, das dieser mit der Abschrift Ihres Briefes an mich nach Mainz weitergegeben hat. Sie können, verehrter Herr Geheimrat, daraus ersehen, wie ruhig, sachlich und nach einem einheitlichen Prinzip arbeitend schon meine Mittelsmänner gedrillt sind. Ich war erschüttert, als ich das las. Es ist nicht ein Brief an Herrn Fuchs oder Machhaus, sondern an den wohl hervorragendsten Führer der Bayerischen Volkspartei, der seine Briefe an Graf Bodmer unterzeichnet mit herzlichen Grüßen, Ihr Dr. Heim. Fuchs und Machhaus, das sind die Hochverräter des Jahres 1922, die auch Bayern vom Reiche trennen wollten. Wie Dr. Heim die Politik einschätzt, die er mit den Franzosen zu machen hat, zeigt folgende Stelle aus dem Brief Bodmers vom 21. April 1920. Ich habe verhindert, dass Herr X zu Herrn von K. geht. Denn erstens ist Herr X nicht die geeignete Mittelsperson zwischen den französischen Regierungsvertretern und der augenblicklichen bayerischen Staatsregierung. Und zweitens muss unter allen Umständen daran festgehalten werden, dass jeglicher außenpolitische Verkehr mit der bayerischen Regierung durch Ihre Hände geht, damit nicht in Ihrer Abwesenheit unbeholfene und schlecht unterrichtete Regierungsstellen eine offizielle Haltung einnehmen, die Sie dann unter Umständen desavouieren müssen. In einem Briefe des Grafen Bodmer wird Dr. Heim als der eigentliche Staatsmann Bayerns und darüber hinaus als die Persönlichkeit bezeichnet, um die sich alle Kräfte zur Veränderung der deutschen Staatsform zu gruppieren haben. Dr. Heim nimmt nun in einem Briefe an Graf Bodmer von Anfang April 1920 wie folgt Stellung. Frankreich solle erklären, mit einem föderalistischen Deutschland, das das Schwergewicht in die Einzelstaaten verlegt, sind wir gerne bereit, uns zu verständigen. Und fügt noch hinzu, wie glänzend könnte heute Frankreich seine Stellung in Westeuropa gestalten und diesen welthistorischen Moment versäumt Frankreich, es präpariert sich das Verderben. Wie sich Dr. Heim die Lösung denkt, geht aus einem Brief vom 7.7.1920 an Graf Bodmer hervor, nachdem er erst am 3. einen Brief an diesen geschrieben hatte. Bemerkenswert ist, dass Geheimrat Dr. Heim von einer in Mainz stattgefundenen Unterredung spricht, vielleicht einer zweiten Unterredung mit französischen Unterhändlern. Es war damals die Zeit des Höhepunktes der militärischen Machtentfaltung des Bolschewismus, der seinen Zug in Russland begonnen hatte. In diesem Zusammenhang wendet sich Geheimrat Heim gegen die Abtretung der ostelbischen Provinzen Preußens, da diese dann an den Busen Russlands gedrückt würden, weil dem bolschewistischen Russland alsbald ein militärisches folgen würde, was auch dem altpreußischen Militarismus wieder auf die Beine helfen würde. Das war die ganze deutsche Begründung des Herrn Dr. Heim. Es war der Hass gegen das Werkzeug, durch das die Hohenzollern das Deutsche Reich gegründet haben und das allein Bismarck die Grundlage für seine Politik gab.